weite landschaft niederzuschauen. Betrachte die lage, welche sie wählten, wo und wie sie ihre gebäude errichteten, und du wirst finden, daß es nicht landhäuser, sondern feste schlösser sind. Glaubst du wohl, ein Cato würde je in einem jener niedlichen lusthäuser gewohnt haben, um die vorüberschiffenden Buhldirnen zu zählen, die Menge buntbemalter und mannigfaltiger Gondeln und die auf dem ganzen See schwimmenden Rosen zu betrachten und die sich überbietenden Wechselgesänge nächtlicher Sänger zu vernehmen? Hätte Cato nicht lieber sein Leben hinter dem Walle zugebracht, als eine einzige Nacht unter solchen Dingen? Wer, der ein Mann ist, sollte sich aus dem Schlafe nicht lieber durch den Schlachtruf als durch Symphonien wecken lassen? Doch ich habe lange genug mit Baiae gehadert, nie genug mit den Lastern. Diese, mein Lucilius, ich bitte dich, verfolge ohne Maß und Ende, denn auch sie kennen weder Ende noch Maß. Wirf von dir, was dein Herz zerfleischt, und könnten sie nicht anders herausgeschafft werden, so wäre das Herz selbst mit ihnen auszureißen. Vor allem jage die Wollüste hinaus und halte sie für deine ärgsten Feinde, denn wie jene Räuber, welche die Ägypter Phileten nennen, umarmen sie uns, um uns zu erwürgen. Ende von 51. Brief. Zweiundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wir bedürfen fremden Beistandes zum Guten. Wo haben wir ihn zu suchen? Was ist es, mein Lucilius, was uns, wenn wir hierhin wollen, dorthin zieht und uns dahin treibt, von wo wir uns zu entfernen wünschen? Was ist es, das mit unserem Gemüte im Kampfe liegt und uns nicht erlaubt, etwas ein für allemal zu wollen? Wir schwanken zwischen wechselnden Entwürfen, wir wollen nichts aus freier Entschließung, nichts entschieden, nichts für immer. Das ist die Torheit, sagst du, die bei nichts beharrt, der nichts lange gefällt. Aber wie und wann werden wir uns von ihr losreißen? Niemand ist für sich stark genug, sich herauszuarbeiten. Man muss die Hand ihm bieten, ihn herausziehen. Epikur sagt, einige, und unter diesen er selbst, hätten sich den Weg zur Wahrheit ohne jemandes Hülfe selbst gebahnt. Solche lobt er am meisten, die, von innen herausgetrieben, sich selbst vorwärts brachten. Andere bedürfen fremder Unterstützung, schreiten nicht vor, wenn niemand ihnen vorangehe, aber folgen wacker nach. Unter diesen sei Metrodorus. Auch diese seien treffliche Naturen, doch zweiter Art. Wir gehören nun nicht zu jenen ersten Ranges. Es steht gut mit uns, wenn uns der zweite angewiesen wird. Verachte auch den Menschen nicht, der durch fremde Hülfeleistung gerettet werden kann. Es ist schon viel, gerettet sein zu wollen. Außer diesen wirst du eine andere, auch nicht verächtliche Gattung Menschen finden, solche nämlich, die man zum Rechten antreiben und nötigen kann, die nicht nur einen Führer, sondern einen Nachhelfer und, daß ich so sage, Antreiber nötig haben. Das ist die dritte Klasse. Wenn du ein Beispiel verlangst, so war nach Epikurs Äußerung Hermarchus ein solcher. Daher findet er jenen glücklicher, diesen achtet er mehr. Beide gelangten zwar an dasselbe Ziel, allein es ist größeres Verdienst, auch aus dem schwierigeren Stoffe dasselbe, was aus dem Guten, zu machen. Denke dir, es wurden zwei Gebäude errichtet, beide von gleichem Umfang, gleicher Höhe und Pracht. Das eine aber kam auf einen festen Boden zu stehen, da wuchs das Werk schnell empor. Das andere hat einen lockern Grund, ist in ein weiches, sumpfiges Erdreich eingelassen, und viele Mühe und Arbeit musste verwendet werden, bis man auf festen Boden kam. An jenem Gebäude fällt, was man gearbeitet, gleich in die Augen. An diesem liegt ein großer und der schwierigste Teil des Werkes verborgen. Einige Naturen sind leicht zu behandeln und allezeit fertig. Andere muss man erst mühsam bearbeiten und, dass ich so sage, in ihren Fundamenten angreifen. Also möchte ich sagen, der ist der Glücklichere, welcher mit sich selbst keine Mühe hatte. Ein größeres Verdienst um sich selbst hat sich derjenige erworben, welcher die Ungunst seiner Natur überwand und zur Weisheit sich nicht hinleitete, sondern hinriß. Du darfst glauben, dass eine so harte, so viele Mühe erfordernde Natur auch uns geworden ist. Wir wandeln durch Widerstehendes. So ringen wir denn und rufen wir fremde Hülfe an. Aber wen, fragst du, soll ich anrufen? Diesen, jenen? Kehre du auch zu den Alten zurück, sie stehen dir bereit, nicht nur die sind, sondern auch die Wahren können uns zu Hülfe kommen. Von denen aber, die sind, lass uns nicht die wählen, welche in großer Eile ihre Worte hinwerfen, auf Gemeinplätzen sich tummeln und in Privathäusern umher ihre Vorträge halten, sondern die, welche durch das Leben selbst lehren, welche, wenn sie gesagt, was man tun soll, es durch ihr eigenes Tun bewähren, welche zeigen, was man zu meiden hat und nie selbst über dem betroffen werden, was sie für verwerflich erklärt haben. Wähle zu deinem Beistande den Mann, den du mehr bewunderst, wenn du ihn siehst, als wenn du ihn hörst. Gleichwohl möchte ich dich nicht verhindern, auch solche zu hören, welche das Volk zuzulassen und zu diesem zu sprechen gewohnt sind, wenn sie nur mit dem Vorsatz vor die Menge treten, selbst besser zu werden und andere zu bessern, wenn sie nicht aus Eitelkeit dergleichen sich zum Geschäfte machen. Denn was ist schimpflicher als eine Philosophie, die nach Beifallgeschrei begierig ist. Lobt etwa ein Kranker seinen Arzt, solange er ihn schneidet? Schweigend und mit Hingebung lasst mit euch die Heilung vornehmen. Auch wenn ihr Beifall rufet, lasst mir es sein, als ob ihr seufzet über der Berührung eurer Schäden. Oder wollt ihr etwa damit beweisen, wie aufmerksam ihr seid, wie sehr die Größe der Gedanken euch ergreife? Nun wohl, ist es, dass ihr urteilet, dass ihr eure Stimme gebet über das, was gut ist, warum sollte ich euch das nicht erlauben? Aber des Pythagoras Schüler mussten 5 Jahre lang schweigen. Glaubst du nun, dass ihnen mit dem Sprechen auf einmal auch das Loben erlaubt gewesen sei? Wie groß aber wäre die Verrücktheit dessen, der erfreut über das Zurufen der Unwissenden aus dem Hörsaal ginge? Wie kann man sich freuen, von Menschen gelobt zu werden, die man selbst nicht loben kann? Der Stoiker Fabianus redete zum Volke, aber man hörte ihn mit bescheidener Stille. Nur bisweilen brach ein großes Geschrei des Beifalls aus, allein ein solches, dass die Größe der Ideen, nicht der Wohllaut der ungehemmt und glatt dahinfließenden Rede, hervorrief. Es soll ein Unterschied sein zwischen dem Beifallruf im Theater und im Hörsaal. Es gibt auch eine Ausgelassenheit im Loben. Jede Sache verrät sich bei näherer Betrachtung, und ein Schluss auf den Charakter lässt sich auch aus den unbedeutendsten Dingen machen. Den Sittenlosen bezeichnet sein Gang, eine Bewegung der Hand, zuweilen ein einziges Wort, die Art, wie er den Finger zum Kopfe führt, wie er die Augen verdreht, den Boshaften bisweilen sein Lachen, den Narren Miene und Haltung. Alles dieses tritt durch Merkmale an den Tag. Was an jedem ist, kannst du erfahren, wenn du beobachtest, wie er lobt. Von allen Seiten strecken sich dem Philosophen beifallklatschende Hände entgegen. Bewundernd erhebt sich der ganze Haufe und überragt ihn, aber nun ist es nicht mehr sein Lob, was er vernimmt, sondern, wenn du es recht verstehst, sein Grabgesang. Überlassen wir diese Stimmen jenen Künsten, deren Aufgabe ist, dem Volke zu gefallen. Der Philosophie werde Verehrung. Mag es bisweilen jungen Leuten gestattet sein, dem Drange ihres Herzens nachzugeben, aber nur dann, wenn es wirklicher Drang ist, wenn sie nicht länger vermögen, sich stillschweigen zu gebieten. Ein Lob dieser Art hat etwas Ermunterndes für den Zuhörer selbst und begeistert die Gemüter der Jünglinge. Der Inhalt sei es, nicht die schön gesetzten Worte, was sie rühre, denn eine Beredsamkeit, die nicht nach ihrem Gegenstande, sondern nach ihr selbst begierig macht, ist ihnen schädlich. Ich verschiebe jedoch diesen Gegenstand für jetzt, denn eine eigene und ausführliche Erörterung verlangen die Fragen, wie man zum Volke sprechen soll, was man sich gegen das volk und was dem volke gegen sich erlauben dürfe. Daß die philosophie, seitdem sie sich öffentlich gemacht, schaden genommen, ist außer zweifel. Allein in ihrem heiligtume darf sie sich offenbaren, wofern ihr nur nicht ein gleisner, sondern ein priester zuteil wird. Zweiundfünfzigster Brief. Dreiundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Eine gefährliche Seereise, Selbstkenntnis, die Philosophie verhilft zu dieser. Wozu wird man mich nicht noch bereden können, da man mich beredet hat, zu Schiffe zu gehen? Wir lichteten bei ruhiger See die Anker, aber der Himmel war mit schweren schwarzgrauen Wolken bedeckt, die gewöhnlich in Wasser oder in Wind sich auflösen. Gleichwohl, so zweifelhaft und drohend das Wetter war, glaubte ich doch, die wenigen Milien von deinem Parthenope nach Puteoli mich durchstehlen zu können, und ließ daher, um desto geschwinder zu entkommen und alle Buchten abzuschneiden, die Richtung mitten durch die hohe See gerade nach Nesis nehmen. Als ich schon so weit war, daß es mir gleichgültig sein konnte, ob ich weiter führe oder umkehrte, fing jene Glätte der See, die mich verführt hatte, an, sich zu verlieren. Es war noch kein Sturm, aber die See ging schon hohl, und die Wogen folgten sich allmählich stärker. Ich bat jetzt den Steuermann, mich irgendwo ans Land zu setzen, allein der Mann sagte, die Küste sei schroff und ohne Landungsplatz, und nichts fürchte er in einem Sturme so sehr als das Ufer. Und doch war mir zu schlimm, als daß ich an die Gefahr denken konnte. Mich quälte nämlich die Seekrankheit, jenes lähmende und doch wirkungslose Übelsein, welches die Galle aufregt, ohne sie auszuwerfen. Also drang ich in den Steuermann und zwang ihn, er mochte wollen oder nicht, nach dem Lande zu steuern. Als wir in die Nähe desselben gekommen waren, wartete ich nicht, bis geschah, was dort Virgil haben will. Meerwärts drehn sie die Schnäbel der Schiffe, oder werfen vom Schnabel den Anker. Eingedenk meiner Kunst werfe ich mich, ein alter Verehrer des kalten Wassers, in das Meer, wie es einem Kaltbadenden ziemt, im wollenen Unterkleide. Was glaubst du, daß ich ausgestanden, als ich die Klippen emporklomm, als ich einen Weg suchte und bahnte? Da bin ich inne geworden, daß die Seeleute das Land nicht mit Unrecht fürchten. Unglaublich ist es, was ich trug, als ich mich selbst nicht tragen konnte. Ich sage dir, Ulysses war nicht sowohl im Zorne des Meeres geboren, daß er überall Schiffbruch litt. Er war seekrank. Auch ich will in 20 Jahren überall ankommen, wohin ich schiffen soll. sobald als mein magen den die seekrankheit bekanntlich mit dem meere verläßt sich erholt und ich mich durch salböl erfrischt hatte fing ich an darüber nachzudenken wie doch so leicht wir unserer fehler vergessen selbst der körperlichen die immer von zeit zu zeit an sich erinnern geschweige derjenigen welche um so verborgener bleiben je größer sie sind eine leichte fieberische aufregung täuscht uns aber wenn sie zunimmt und daraus wirkliche fieberhitze wird so zwingt das übel auch den harten und duldsamen zum geständnis man fühlt schmerz in den füßen leichte stiche in den gelenken noch immer will man es nicht wort haben man hat den knöchel verrenkt spricht man oder bei irgend einer körperlichen übung sich zu sehr angestrengt solange die krankheit noch unentschieden und erst im beginn ist sucht man einen namen dafür fangen aber die knöchel zu schwellen an und werden beide füße zu rechten so muß man gestehen daß es das podagra sei das gegenteil geschieht bei den krankheiten worunter die seele leidet je übler man sich befindet desto weniger fühlt man es du darfst dich darüber nicht wundern liebster lucilius wer nur leicht schlummert und in diesem zustande mit traumbildern spielt ist sich bisweilen schlafend bewußt daß er schläft ein tiefer schwerer schlaf aber verlöscht auch die traumbilder und macht die tief versenkte Seele des Bewußtseins unfähig. Warum gesteht niemand seine Fehler? Weil er noch in ihnen befangen ist. Der Wachende erzählt seine Träume, seine Fehler gestehen ist ein Zeichen der Genesung. Erwachen wir denn, um uns unserer Irrtümer überführen zu können. Aber nur die Philosophie wird uns aufwecken, wird allein den betäubenden Schlaf verscheuchen. Ihr gibt dich ganz zu eigen, du bist ihrer würdig, sie deiner. Eile in ihre Arme und allem anderen verweigere dich entschlossen und offen. Es ist nicht, als ob du nur in verstohlenen Augenblicken philosophieren dürftest. Wenn du krank wärest, so hättest du die Sorge für deine häuslichen Angelegenheiten eingestellt. Deine gerichtlichen Geschäfte ließest du unbeachtet, und wohl niemand wäre dir wichtig genug, um seinetwegen als Sachwalter in leidlichen Zwischenräumen auf das Forum zu gehen. Deine ganze Seele wäre nur darauf gerichtet, sobald als möglich deiner Krankheit loszuwerden. Nun dann, warum tust du jetzt nicht dasselbe? Entferne alle Hindernisse und lebe nur für die Veredelung deiner Gesinnung. Kein Vielbeschäftigter bringt es dahin. Die Philosophie übt ihr Herrscherrecht, sie gibt Zeit und empfängt sie nicht. Sie ist nicht Nebensache, sie ist die Hauptsache, die Herrin. Sie erscheint und befiehlt. Eine Stadt, welche Alexandern einen Teil ihres Gebiets und die Hälfte ihres gesamten Besitzes anbot, erhielt von ihm die Antwort: Ich bin nicht in der Absicht nach Asien gekommen, anzunehmen, was ihr mir geben würdet, sondern damit ihr haben sollt, was ich euch übrig lassen werde. Dasselbe spricht die Philosophie zu allen Dingen. Ich werde nicht die Zeit annehmen, welche euch übrig bleiben wird, sondern ihr sollt diejenige haben, welche ich euch überlasse. Hieher richte deinen ganzen Sinn, zu ihren Füßen setze dich, sie verehre. Ein großer Raum sei zwischen dir und den andern. Allen Sterblichen wirst du weit vorangehen, weniger weit dir die Götter. Was noch zwischen diesen und dir für ein Unterschied sein werde, fragst du. Sie werden länger bestehen, aber wahrlich, es ist eines großen Künstlers Werk, ein solches Ganzes in einen kleinen Raum zu schließen. Für den Weisen ist seine Lebensdauer von demselben Umfang wie für den Gott die Ewigkeit. Und es gibt etwas, worin der Weise den Gott übertrifft. Dieser dankt es der Natur, dass er nichts fürchtet, der Weise dankt sich selbst. Siehe, welche Größe, die Schwäche des Menschen zu haben und die Furchtlosigkeit eines Gottes. Unglaublich ist die Kraft der Philosophie, um alle Macht des Zufälligen zu entkräften. Kein Geschoss haftet an ihr. Sie ist fest und sicher. Viele solche Geschosse fängt sie, wie matte und leichte Pfeile spielend in ihrem weiten Gewande auf, andere zerstreut sie und schleudert sie auf den zurück, der sie gesendet hatte. Ende von 53. Brief. Vierundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Vorbereitung auf den Tod. Meine Kränklichkeit hatte mir einen langen Urlaub gegeben, plötzlich fiel sie mich wieder an. In welcher Art, fragst du? Du hast Grund, so zu fragen, so wenig ist mir irgendeine Art unbekannt. Einer bin ich jedoch vor allen gleichsam zu eigen gegeben. Ich sehe nicht, warum ich sie mit dem griechischen Namen benennen soll, da sie ganz passend mit Suspirium, Brustkrampf, bezeichnet werden kann. Der Anfall ist von sehr kurzer Dauer, ähnlich einem Windstoß. In einer Stunde ist alles vorüber. Denn wer gibt lange den Geist auf? Alle den Körper bedrückenden oder gefährdenden Übel sind durch mich hindurchgegangen. Lästiger als dieses fand ich keines. Und wirklich, jedes andere, was es auch sei, ist nur eine Krankheit, dieses ist ein Todeskampf. Daher nennen es auch die Ärzte die Vorübung des Sterbens, denn endlich tut der Atem doch wirklich, was er mehrmals versucht hat. Glaubst du etwa, ich schreibe dir darum so heiter, weil ich davon gekommen bin? Wenn ich mich über diesen Ausgang als über meine Genesung freute, handelte ich nicht minder lächerlich als einer, der seine Sache gewonnen zu haben glaubte, wenn man ihm einen längern Termin gesetzt hat. Nein, auch mitten in jenen erstickungszufällen hörte ich nicht auf durch frohe und ermuthigende betrachtungen mich zu beruhigen. Was ist's denn, frag ich mich, der tod versucht es oft mit mir, möge er immerhin, habe ich es doch längst schon mit ihm versucht. Und wann? Schon ehe ich geboren ward. Tod sein bedeutet, daß das, was war, nicht mehr ist. Aber was dies ist, weiß ich schon. Dieses Nichtsein wird nach mir sein, was es vor mir war. Wenn darin ein Leiden liegt, so muß es auch darin gelegen haben, ehe wir in die Welt eintraten. Allein wir haben damals kein Ungemach empfunden. Ich frage dich, wäre es nicht Unsinn, sagen zu wollen, es stehe schlimmer um die Lampe, wenn sie erloschen ist, als ehe man sie anzündete? Auch wir werden angezündet und erlöschen wieder. In dieser Zwischenzeit haben wir Empfindung von Leiden. Vor und nach ist tiefe Ruhe. Darin, dünkt mich, irren wir, mein Lucilius, dass wir glauben, der Tod folge erst, da er doch ebensowohl vorangegangen ist, als folgen wird. Was vor uns war, ist tot. Was ist's denn also, ob wir noch nicht anfangen oder aufhören zu sein? Von beidem ist die gleiche Folge, das Nichtsein. Mit diesen und ähnlichen Ermunterungen, stillschweigenden, versteht sich, denn zu Worten konnte ich nicht kommen, hörte ich nicht auf, mir zuzusprechen. Nach und nach machte diese Beengung, die schon ein Ringen mit dem Atem gewesen, größere Pausen, zögerte und blieb aus. Doch auch noch jetzt, wiewohl das Übel aufgehört, hat das Atmen nicht seinen natürlichen Gang. Ich fühle noch immer, dass es gehemmt und aufgehalten ist. Mag es doch, kommt ja mein Seufzen nicht aus dem Herzen. Das verbürg ich dir, ich werde vor dem letzten Augenblicke nicht zittern. Ich bin vorbereitet und rechne nicht auf einen ganzen Tag. Den lobe dir und ahme ihm nach, der nicht mit Widerwillen stirbt, solange ihn noch vergnügte zu leben. Denn was wäre es Großes zu gehen, wenn man hinausgeworfen wird? Wiewohl, auch hierin kann man groß sein. Ich lasse mich hinauswerfen, doch als ginge ich selbst, und deswegen wird der Weise nie hinausgeworfen, weil hinauswerfen so viel ist, als einen von einer Stelle schaffen, die er gutwillig nicht verlässt. Wider Willen aber tut der Weise nichts. Er entzieht sich der Notwendigkeit, weil er will, wozu sie zwingen würde. Ende von 54. Brief. Fünfundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Villa des Vatia, auch mit abwesenden Freunden, sind wir im Verkehr. Ich verlasse soeben den Wagen, nicht weniger ermüdet, als wenn ich ebenso lange zu Fuß gegangen wäre, als ich gesessen habe. lange zu fahren ist auch eine arbeit und vielleicht eine um so beschwerlichere weil sie gegen die natur ist die uns füße gegeben hat um damit selbst zu gehen wie sie uns augen gab um selbst zu sehen. Unser weichliches leben hat uns zur schwäche verurteilt und was wir lange nicht tun wollten, hören wir auf zu können. Für mich war es übrigens notwendig, den Körper durchzuschütteln, um den Schleim von der beengten Brust zu schaffen oder, wenn es eine andere Ursache war, die meinen Atem beschwerte, ihn durch diese Erschütterung zu erleichtern. Und wirklich fühle ich, dass sie mir gute Dienste tat. Ich dehnte also meine Spazierfahrt aus, wozu mich ohne dies die Reize des Ufers einluden, welches sich zwischen Cumae und dem Landgut des Servilius Vatia in einer Bucht hinzieht und zwischen dem Meere auf der einen und dem Acherusischen See auf der andern Seite gleichsam eine schmale Straße bildet. Diese war infolge des neulichen Seesturmes noch ziemlich fest, denn sie wird, wie du weißt, wenn die Wogen hochgehen, überflutet. Eine längere Meeresstille löst wieder den sandigten Boden, in dem die Feuchtigkeit entweicht, welche ihn verbunden hatte. Nach meiner Gewohnheit sah ich nach irgend einem Gegenstande um, dessen Betrachtung mir nützlich werden könnte, und so fielen meine Augen auf das Landgut, welches einst dem Vatia gehört hatte. Hier also war's, wo jener reiche, gewesene Prätor seine Jahre verlebte, der durch nichts als durch seine Muße bekannt war und wegen dieser allein für glücklich galt. Denn so oft einer durch die Freundschaft des Asinius Gallus oder durch den Hass und später durch die Liebe des Sejanus, den zu hassen nicht minder gefährlich war, als ihn zu lieben, gestürzt ward, so riefen die Leute aus: »O glücklicher Vatia, du allein verstehst zu leben!« Allein der Mann verstand nur, verborgen zu bleiben, nicht zu leben. Es ist ein großer Unterschied, ob dein Leben in Muße oder in Trägheit hingeht. Nie ging ich, als Vatia lebte, an dieser Villa vorüber, ohne zu sagen: »Hier liegt Vatia begraben.« Allein, mein Lucilius, es ist um die Philosophie etwas so Heiliges und Ehrwürdiges, daß auch eine erborgte Ähnlichkeit mit ihr wohl gefällt. Den Menschen, der in Muße lebt, hält das Volk für einen Zurückgezogenen, der ohne alle Anfechtung mit sich zufrieden nur sich lebt. Ein Glück, das nur der Weise genießen kann. Nur er, den nichts bekümmert, versteht sich zu leben. Denn was die Hauptsache ist, nur er versteht es zu leben. Denn wer Geschäfte und Menschen flieht, wen das Fehlschlagen seiner Wünsche verbannte, wer es nicht ansehen kann, wie andere glücklicher sind, wer wie ein scheues und wehrloses Tier aus Furcht sich verkriecht, der lebt nicht sich, sondern, was das Schimpflichste ist, dem Bauche, dem Schlafe, der Wollust. wer für niemand lebt, lebt darum noch nicht für sich. Doch ist es immer nichts Kleines, sich gleich zu bleiben und zu beharren auf seinem Vorsatze, so daß auch ein geflissentliches Ausdauern in der Untätigkeit eine gewisse Würde gibt. Von der Villa selbst kann ich dir nichts Näheres schreiben. Ich kenne nur ihre Außenseite und was sie für die Vorübergehenden zur Schau trägt. Sie hat zwei künstlich gebildete, dem geräumigsten Vorsaal an weite gleichkommende Grotten, deren eine die Sonne gar nicht zuläßt, die andere dieselbe bis zum Untergange behält. Einen Platanenhain durchschneidet in Art eines Kanales ein Bach, der den Acherusischen See mit dem Meere verbindet und einen Vorrat von Fischen enthält, welcher, auch wenn man ihn fortwährend benützte, nicht leicht zu erschöpfen wäre. Allein man schont ihn, solange das Meer zugänglich ist, so oft aber Stürme den Fischern Feiertage gewähren, bedient man sich des Vorrats, der zur Hand ist. Die größte Bequemlichkeit dieser Villa ist jedoch die, dass sie an Baiae grenzt. Sie hat die Annehmlichkeiten von Baiae, ohne dessen Unbequemes zu teilen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was dies wert ist. Mir scheint dieses Landgut für das ganze Jahr geeignet zu sein. Es empfängt die lauen Westwinde, und zwar so ganz, dass es dieselben Baiae vorenthält. Vatia war, dünkt mich, kein Tor, dass er diesen Ort sich wählte, um hier die Muße eines tatenlosen Greises zu verleben. Und doch kann der Ort nur wenig zu einem ruhigen Leben beitragen. Das Gemüt ist es, was sich alles verschönern kann. Ich habe Traurige gesehen in einer heiteren und reizenden Villa. Ich habe mitten in einer Einöde Leute gesehen, die viel Beschäftigten glichen. Du hast also keinen Grund zu glauben, du seiest darum nicht in der besten Verfassung, weil du nicht in Kampanien seist. Aber warum bist du's nicht? Sende deine Gedanken hieher. Auch mit abwesenden Freunden kann man verkehren, so oft und so lange man will. Ja, wir genießen dieses so große Vergnügen in höherem Grade, wenn wir abwesend sind. Die Gegenwart verwöhnt uns, und weil wir oft zusammensprechen, Lust wandeln, beisammen sitzen, so denken wir, wenn wir allein sind, nicht an die, welche wir soeben erst gesehen haben. Umso geduldiger sollen wir uns in ihre Abwesenheit schicken, weil wir, auch wenn wir sie bei uns haben, doch oft genug von ihnen getrennt sind. Rechnen wir zuerst die Nächte, die wir allein zubringen, die verschiedenen Beschäftigungen, die uns trennen, die besonderen Studien eines jeden, die kleinen Landreisen. Und du wirst finden, dass es nicht eben viel ist, was uns durch den Aufenthalt außer Landes entzogen wird. Den Freund muss man im Herzen besitzen, dieses ist nie abwesend, es sieht, wen es will, täglich. So studiere denn mit mir, speise mit mir, begleite mich auf meinen Spaziergängen. wir lebten sehr beengt, wenn es für unsere gedanken irgend eine schranke gäbe. Ich sehe dich, mein Lucilius, ja, ich höre dich, ich bin dir so nahe, daß ich ungewiß bin, ob ich dir wirklich Briefe oder nur kurze Handbriefchen schreiben soll. Fünfundfünfzigster Brief. Sechsundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das geräuschvolle Leben zu Baiae, aber den Weisen stört kein Lärm. Ich will verloren sein, wenn es wahr ist, was man gewöhnlich glaubt, Stille sei dem Studierenden unentbehrlich. Der mannigfaltigste Lärm umrauscht mich hier von allen Seiten. Ich wohne gerade über dem Bade. Nun stelle dir alle die verschiedenen Töne vor, die einen dazu bringen könnten, daß man seinen eigenen Ohren grollte. Wenn die Stärkern sich üben und ihre mit Blei beschwerten Hände schwingen, wenn sie sich abarbeiten oder Arbeitenden nachahmen, so vernehme ich ein Geächze und, so oft sie den angehaltenen Atem ausstoßen, das heftige Zischen desselben. Wenn sich's fügt, daß ein plumper Salber sein Wesen treibt, der sich begnügt, auf die ganz gemeine Weise zu Werke zu gehen, so höre ich das Klatschen der Hand auf den nackten Schultern, was, je nachdem die Hand hohl oder flach auffällt, verschiedene Töne gibt. Kommt nun noch ein Ballschläger dazu und fängt an, seine Schläge zu zählen, so ist keines Bleibens mehr. Denke dir ferner, daß viele Gezänke, das Geschrei, wenn ein Dieb erwischt wird, den Singsang Badender, die sich mit ihrer Stimme gefallen, das gewaltige Geplätscher des gepeitschten Wassers, so oft einer in das Bassin springt. Außer diesen Tönen, die doch wenigstens natürlich sind, stelle dir die feine und schrillende Stimme vor, die ein Haarzupfer herauspresst, um sich bemerklicher zu machen. Er schweigt nicht eher, als bis er etwas zu zupfen hat, wo er denn den andern für sich schreien läßt. Vollends das Ausrufen der Kuchenbäcker, der Wurst- und Leckereienhändler und aller der Krämer und Garköche, die ihre Ware, jeder mit seiner eigentümlichen, auffallenden Modulation feilbieten. Du bist von Eisen, wirst du sagen, oder taub, wenn unter so buntem und mißtönendem Geschrei deine Gedanken in Ordnung bleiben, da unsern Crispus schon eine lange Reihe von Besuchen, um das Leben zu bringen, droht. Nein, wahrlich, mich kümmert dieses Getöse ebenso wenig als ein rauschender Bach oder ein Wasserfall, wiewohl ich weiß, daß ein gewisses Volk seine Stadt einst aus keiner andern Ursache verlegte, als weil es das Tosen des Nilfalles nicht ertragen könnte. Störender finde ich übrigens die Stimmen redender als einen bloßen Lärm. Jene ziehen die Seele ab, dieser schlägt bloß an das Ohr und füllt es. zu den dingen welche mich ohne mich zu zerstreuen umrauschen rechne ich einen vorüberrollenden wagen einen in oder neben dem hause arbeitenden schmied oder zimmermann oder den mann neben der metasudans brunnensäule der seine flöten und trompeten probiert und grelle töne nicht melodien von sich gibt auch ist mir ein schall der zuweilen unterbrochen wird lästiger als ein anhaltender allein gegen alles dieses habe ich mich schon so abgehärtet daß ich selbst den bootsmann hören kann der mit zerreißender stimme den ruderknechten den takt angibt ich zwinge meinen geist nur auf sich gerichtet zu sein und sich nicht von außendingen abziehen zu lassen mag draußen der lauteste lärm toben ist nur in meinem innern kein tumult hadern nur in mir nicht gelüste und furcht liegen nicht habsucht und verschwendung miteinander in zwiespalt und kampf denn was nützt die tiefste stille der ganzen umgegend wenn die leidenschaften brausen alles hatte die nacht in liebliche ruhe versenket der dichter irrt es gibt keine liebliche ruhe außer der in welche die vernunft uns versenkt die nacht bringt ungemach und hebt es nicht sie ändert nur unsere sorgen denn die träume der schlafenden sind nicht minder stürmisch als ihre tage jene ruhe ist die wahre die sich über ein reines gemüt verbreitet betrachte dagegen jenen der im tiefen stillschweigen des weiten palastes den schlaf sucht dessen sklavenschwarm den mund nicht öffnen darf und um mit keinem laut seine ohren zu berühren mit schwebenden fußtritten seinem lager sich nähert er wirft sich von einer seite auf die andere und hascht inmitten seiner bekümmernisse nach einem bißchen schlummer was er hörte beklagte er sich gehört zu haben was glaubst du ist schuld daran in seinem gemüte ist lärm dieser ist zu stillen dieser aufruhr ist zu dämpfen man darf nicht glauben daß das gemüt sofort ruhig sei wenn der körper liegt bisweilen ist die ruhe unruhig wir müssen uns daher zur tätigkeit erwecken müssen mit den wissenschaften ernstlich uns beschäftigen so oft die sich selbst unerträgliche untätigkeit uns in mißbehagen versetzt große feldherrn bändigen wenn ihre truppen nicht gerne gehorchen wollen dieselben mit irgend einer arbeit und halten sie durch aufmärsche in ordnung beschäftigte haben nicht zeit zum mutwillen und nichts ist so gewiß als daß die laster der untätigkeit durch tätigkeit vertrieben werden oft glauben wir uns aus überdruß an den staatsgeschäften und aus reue über eine unglückliche und undankbare stellung zurückgezogen zu haben und doch erwacht bisweilen in dem schlupfwinkel in welchen furchtsamkeit und abspannung uns getrieben unser ehrgeiz wieder dieser hatte aufgehört, nicht weil er ausgerottet, sondern weil er müde oder vielleicht muthlos geworden war, indem die dinge nicht nach seinem sinne gingen. Dasselbe sage ich von der lüsternen sinnlichkeit, welche sich auch bisweilen verloren zu haben scheint. Nicht lange aber währt es, so lockt sie die Verehrer der Genügsamkeit aufs Neue an und sind mitten in der Sparsamkeit auf jene Wollüste, welche sie nicht verurteilt, nur beseitigt hatte, und zwar nur desto leidenschaftlicher, je heimlicher. Denn alle Fehler, die offen hervortreten, sind minder gefährlich. Auch Krankheiten neigen sich zur Besserung, wenn sie aus dem Verborgenen hervorbrechen und ihre Stärke offenbaren. Und so sind, glaube es mir, Habsucht, Ehrgeiz und alle übrigen Gebrechen des menschlichen Herzens gerade dann am gefährlichsten, wann sie hinter einer erheuchelten Gesundheit sich verstecken. Wir scheinen nur ruhig und sind es nicht. Denn wenn es uns wirklich ernst ist, wenn wir wirklich unsern Rückzug angetreten haben und allen äußern Schimmer verachten, so wird, wie ich vorhin sagte, nichts uns zerstreuen, keine Stimmen singender Menschen oder Vögel werden unsere guten, wohlgeordneten, auf ihren Gegenstand festgerichteten Gedanken unterbrechen. Noch fehlt es dem Geiste an Haltung, noch hat er sich nicht in sein Inneres zurückgezogen, solange Töne und anderes Zufälliges ihn aufregen. Er trägt in sich irgendeine Bekümmernis, eine gewisse Ängstlichkeit, die ihn so neugierig macht, wie unser Virgilius sagt. Und mich, welchen noch jüngst kein fliegender Sturm der Geschosse kümmerte oder entgegengetummelte Scharen der Graier, schreckt nun jedes Gesäuse der Luft, regt jedes Geräusch auf, daß ich im Gang oft stutze, für Bürde besorgt und Begleitung. Jener ist der Weise, den nicht geschwungene Speere, nicht aneinander geschlagene Schilde, dichter Feinde scharen, nicht das Krachen erschütterter Städte schrecken. Dieser aber ist der Unerfahrene, der bei jedem Geräusch erbebt und für Leib und Gut fürchtet, der jeden Laut für Alarm nimmt und bei der leichtesten Bewegung außer sich gerät. Sein Gepäcke macht ihn ängstlich. Betrachte, welchen du immer willst von jenen Glücklichen, die so vieles mit sich schleppen und auf den Schultern tragen, und du wirst finden, er ist für Bürde besorgt und Begleitung. So wisse denn, dass du dich in Ordnung gebracht hast, wenn kein Lärm dich mehr berührt, wenn keine Stimme dich aus dir selbst versetzt, sie mag dir schmeicheln oder dir drohen oder auch nur mit leerem Schall um deine Ohren tönen. Aber ist es denn nicht viel besser, überhaupt fern von allem Stimmengewirre zu sein? Ja, ich gestehe es. Daher werde ich diesen Ort wieder verlassen, wo ich mich nur auf die Probe stellen und üben wollte. was ist not sich länger zu quälen, hat doch ulysses für seine gefährten ein so leichtes mittel selbst gegen sirenen erfunden. sechsundfünfzigster Brief. siebenundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Weg durch die Felsengrotte von Neapel. Als ich von Baiae nach Neapel zurückreisen sollte, ließ ich mir gerne begreiflich machen, das Wetter sei stürmisch, nur um nicht eine zweite Wasserfahrt versuchen zu müssen. Allein des Kotes war auf der ganzen Straße so viel, daß es mir war, als reiste ich gleichwohl zu Wasser. Ich hatte an diesem Tage die ganze Schule des Athleten durchzumachen. Nach der Salbe empfing mich der Staub der neapolitanischen Krypta, dieses endlosen Kerkers mit seinen trüben Lichtern, die nicht dazu dienen, um in der Finsternis, sondern um diese selbst zu sehen. Wiewohl, auch wenn dieser Raum Licht hätte, so würde der Staub es nehmen. Ist es schon im Freien eine beschwerliche, drückende Sache um den Staub, was ist es erst hier, wo er ohne einen Luftzug eingeschlossen und sich in sich selbst zusammenballend auf die zurückfällt, die ihn erregten? So haben wir zwei sich widerstreitende Widerwärtigkeiten auf demselben Wege, an demselben Tage auszuhalten gehabt. Wir litten vom Kot und vom Staub zugleich. Übrigens gab mir jener finstere Raum noch einigen Stoff zum Nachdenken. Ich fühlte eine gewisse Beklemmung des Gemütes, ohne eben mich zu fürchten, einen gewissen Eindruck, welchen das Neue und Schauerliche der ungewohnten Umgebung hervorbrachte. Doch ich will nicht von mir selbst sprechen, der ich noch weit entfernt bin, ein erträglicher Mensch, geschweige ein vollkommener zu sein. Aber auch der Mann, über welchen das Schicksal alle Gewalt verloren, kann noch eine Erschütterung des Gemütes erleiden, kann noch bisweilen sich entfärben. Es gibt Zufälle, mein Lucilius, welchen keine Tugend entgehen kann. Die Natur erinnert an ihre Sterblichkeit. Auch ein solcher wird die Miene zur Traurigkeit verziehen, wird zusammenschauern bei plötzlichem Schreck oder Schwindeln, wenn er am Rande eines Abgrundes in die entsetzliche Tiefe hinabschaut. Dies ist nicht Furcht, sondern eine natürliche, für die Vernunft unbesiegbare Anwandlung. So gibt es kräftige Menschen, die, entschlossen, ihr eigenes Blut zu vergießen, gleichwohl kein Fremdes sehen können. Manche sinken in Ohnmacht beim Anblick und bei der Berührung einer frischen Wunde, manche auch beim Anblick einer schon alten und eiternden. Manche, die kein Schwert sehen können, empfangen mutig den Hieb. Ich empfand also, wie gesagt, nicht eben eine heftige Gemütsbewegung, doch eine Veränderung. Sobald ich aber das Tageslicht wieder erblickte, kehrte, ohne dass ich daran dachte und ungeheißen, meine Heiterkeit wieder. da fing ich an bey mir selbst darüber nachzudenken wie ungereimt es sey daß wir manche dinge mehr manche weniger fürchten während das ende aller dasselbe ist was ist es für ein unterschied ob ein wachthaus oder ein berg über uns zusammenstürzt gewiß keiner und doch werden sich viele weit mehr vor dem letzteren einsturze fürchten wiewohl beide gleich tödlich sind so sehr sehen wir bey unserer furcht nicht auf die wirkung sondern auf das wirkende nun glaubst du vielleicht ich rede hier von den stoikern welche sich vorstellen die seele eines menschen der von einer großen last zermalmt worden könne nicht fortdauern sondern löse sich sogleich auf weil sie keinen freien ausgang habe nein von diesen spreche ich nicht ich glaube daß sie wenn sie dieses behaupten im irrtum sind wie eine flamme nicht zu boden gedrückt werden kann indem sie rings um den gegenstand her ausweicht der sie niederdrückt wie die luft durch einen schlag oder wurf nicht verletzt ja nicht einmal getrennt wird sondern den körper umströmt dem sie wich so kann auch der geist welcher aus dem feinsten stoffe besteht nicht festgenommen noch in einem körper erdrückt werden er verdankt es der leichtigkeit seines stoffes daß er sich hindurchdrängt durch das was ihn drückt wie der blitzstrahl wenn er weit umher alles erschüttert und erleuchtet hat doch durch eine kleine öffnung fährt so entflieht auch die seele die noch feiner ist als feuer durch jeden körper also ist die frage nur ob die seele unsterblich sein könne so viel sei dir gewiß wenn sie den körper überlebt so kann sie aus demselben grunde auf keine weise sterben aus welchem sie nicht untergeht es gibt keine unsterblichkeit mit ausnahme und nichts schadet dem was ewig ist Ende von 57. Brief. Achtundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über das Ohn des Plato. Es ist in der sichtbaren Welt nichts Bleibendes. Über Alter und Tod. Wie arm, ja wie mangelhaft unsere Sprache ist, habe ich nie lebhafter als heute empfunden. Wir sprachen eben über Plato, und es begegneten uns tausend Begriffe, für welche wir Ausdrücke suchten und keine fanden. Einige aber, die sich uns darboten, gaben wir, weil wir zu ekel waren, wieder auf. Soll man es aber dulden, daß der Mangelleidende noch ekel ist? Das Insekt, welches die Griechen Östrus, die Bremse nennen, das die Viehherden verfolgt, durch die Wälder scheucht und zerstreut, hieß bei unseren Alten Asilus. Dies müssen wir dem Virgilius glauben. Est lucum silari juxta illicibusque virentem. Plurimus albonum volitans cui nomen asilo romanum est. Östrum graia vertere vocantes asper acerba sonas quo tota exterrita sylvis diffugiunt armenta. Ich vermuthe, daß das römische wort verloren gegangen ist. So waren auch einige einfache zeitwörter im gebrauche. Man sagte zum Beispiel cernere, ferro inter se. Auch dies mag dir Virgilius beweisen. Stupet ipse Latinus in gentis genitus diversis partibus orbis inter se coisse virus et cernere ferro. Wofür man jetzt dezernere sagt. Der Gebrauch des einfachen Zeitworts ist verloren gegangen. Die Alten sagten sie jusso für sie jussero. Glaube dies nicht mir, sondern dem zuverlässigen Virgilius. Cetera que jusso mecum manus inserat arma. Ich gebe dir diese genauen Nachweisungen nicht in der Absicht, dir zu zeigen, wie viele Zeit ich bei meinem Grammatiker verloren habe, sondern damit du daraus schließest, wie viele Wörter bei Ennius und Attius im Roste liegen mögen, da schon bei Virgilius, der doch täglich in unsern Händen ist, mehrere sich finden, die uns abgehen. Aber was soll diese Vorbereitung, fragst du? Ich will dir nur gestehen, ich wünschte, wenn es sein kann, mit Genehmhaltung deiner Ohren das Wort essentia zu gebrauchen, wo nicht, so gebrauche ich es ihnen zum Verdrusse. Ich habe einen Gewährsmann für dieses Wort und ich denke einen tüchtigen an Cicero. Und wenn du einen neuern verlangst, den Fabianus, einen Redner von gewählter Sprache, die selbst unser ekler Geschmack fein und zierlich findet. Was lässt sich auch anders tun, mein Lucilius? Wie wollten wir die Wesenheit ausdrücken, dieses notwendige, die Natur in sich begreifende, diese Grundlage des Ganzen? Ich bitte dich also, mir zu gestatten, dass ich dieses Wortes mich bediene. Ich werde mir angelegen sein lassen, von diesem mir erteilten Rechte den möglichst sparsamen Gebrauch zu machen. Vielleicht, dass ich schon zufrieden bin, es brauchen zu dürfen. Denn was wird mir deine Gefälligkeit nützen, wenn ich das, weswegen ich auf unsere Sprache ungehalten bin, auf keine Weise lateinisch ausdrücken kann? Du wirst noch strenger urteilen über diese Beschränktheit des Römischen, wenn ich dir sage, dass es eine einzige Sylbe ist, die ich nicht übersetzen kann. Und welche? Das On, das Seiende, das Ding. Vielleicht erscheine ich dir sehr ungeschickt, da ja die Wendung zur Hand ist, dafür zu sagen, quod est. Allein ich sehe darin einen großen Unterschied. Ich bin genötigt, ein Zeitwort für ein Nennwort zu setzen. Doch es sei, weil es nun einmal unvermeidlich ist. Dieses quod est also wird, wie unser gelehrter Freund heute sagte, von Plato in 6 verschiedenen Weisen genommen. Ich werde sie dir alle erklären, nur muß ich zuvor bemerken in welchem sinne man von genus oder species spreche. Hier suchen wir nun zuerst das genus als das oberste, unter welchem die übrigen species stehen, von welchem alle einteilung ausgeht und welches alles in sich begreift. Wir werden es finden, wenn wir umgekehrt vom einzelnen ausgehen, denn so werden wir aufwärts zum obersten gelangen. Der Mensch ist eine Spezies, wie Aristoteles sagt. Das Pferd, der Hund, ist eine Spezies. Es muss somit ein gemeinschaftliches, alle diese Spezies verknüpfendes gesucht werden, das sie alle umfasse und unter welchem sie stehen. Und dies ist der Begriff Tier. So erscheint denn für die eben genannten Dinge Mensch, Pferd, Hund das Genus Tiere. Aber es gibt auch Dinge, welche ein Leben Anima haben und doch nicht Tiere Animalia sind. Denn wir nehmen an, dass auch den Pflanzen und Gewächsen ein Leben inwohnt, weswegen wir auch von ihnen sagen, dass sie leben und absterben. Eine höhere Stelle werden also die belebten Dinge Animantio einnehmen, unter welchen Tiere und Pflanzen begriffen sind. Andere Dinge aber haben kein Leben, zum Beispiel Steine. Und so wird noch ein höheres sein als das Belebte, nämlich Körper. Diesen teile ich so ein, dass ich sage, die Körper sind entweder belebt oder nicht belebt. Aber auch über dem Körper steht noch etwas, denn wir unterscheiden zwischen körperlichen und unkörperlichen Dingen. Was wird also das sein, was in diese beiden Begriffe zerfällt? Eben jenes, dem wir soeben den nicht sehr passenden Namen quod est gegeben haben. Dies wird in seine Spezies zerlegt, indem wir sagen, was ist, ist entweder körperlich oder unkörperlich. Dieses Genus also ist das erste und höchste und so zu sagen das Genus Generale. Die übrigen sind auch wieder Genera oder Specialia. Mensch ist ein Genus, denn es enthält die Spezies der Völkerstämme, Griechen, Römer, Parther, der Farben, weiße, schwarze, gelbe, die Individuen, Cato, Cicero, Lucretius. Insofern dieser Begriff eine Vielheit in sich fasst, ist er ein Genus. Insofern er unter einem andern steht, ist er eine Spezies. Nur das Genus, quod est, ist das Allgemeine und hat kein weiteres über sich. Es ist das Prinzip aller Dinge, alles ist unter ihm. Die Stoiker wollen auch über dieses noch ein höheres, allgemeineres setzen, wovon gleich nachher. Vorerst will ich zeigen, dass dieses Genus, von welchem ich spreche, mit Recht als das Oberste aufgestellt werde, da es alle Dinge in sich fasst. Was ist, teile ich in die beiden Spezies des Körperlichen und Unkörperlichen. Es gibt kein Drittes. Das Körperliche zerfällt wiederum in Belebtes und Unbelebtes. Das Belebte teile ich so, dass ich sage, was belebt ist, hat entweder eine Seele, Animus, oder bloßes Leben, Anima. Oder es hat entweder freie Bewegung von einem Orte zum andern oder es ist an den boden geheftet und zieht nahrung und wachsthum aus seinen wurzeln wiederum die thiere zerlege ich in die species sterbliche und unsterbliche einige stoiker aber nehmen als oberstes genus das etwas quidam an und zwar aus folgendem grunde in der natur sagen sie ist einiges wirklich anderes nicht denn auch das was nicht wirklich ist was nur als vorstellung vor die seele tritt besteht gleichwohl in der natur der dinge wie z b centauren giganten und andere nichtige schöpfungen der phantasie wenigstens als bilder bestehen wenn sie gleich kein wesen substantiam haben nun kehre ich zurück zu dem was ich dir versprochen und zeige dir wie plato alles was ist in sechs arten teilt die erste wird weder durch das gesicht noch durch das gefühl noch durch irgend einen andern sinn wahrgenommen sie ist nur denkbar der allgemeine begriff z b mensch im allgemeinen tritt nicht vor die augen wohl aber der besondere cicero cato das tier wird nicht gesehen sondern gedacht man sieht nur seine species den hund das pferd als das zweite von dem was ist stellt Plato das Wesen auf, welches alles überragt, alles übertrifft. Von diesem sagt er das Sein vorzugsweise aus, wie man zum Beispiel mit dem gemeinschaftlichen Namen Dichter zwar jeden bezeichnet, der Verse macht, bei den Griechen aber dieses Wort auf die Bezeichnung eines einzigen zu beschränken pflegt. Man versteht den Homer, wenn man von dem Dichter spricht, und dieses Wesen ist Gott, als welcher größer und mächtiger ist denn alles. Die dritte Gattung begreift die Dinge, welche an und für sich sind. Sie sind unzählig, liegen aber außer unserem Gesichtskreise. Und was sind sie, fragst du? Platos eigentümlicher Apparat, er nennt sie Ideen. Aus ihnen hat alles, was wir sehen, sein Dasein, nach ihnen bildet sich alles, sie sind ewig unwandelbar, unantastbar. Vernimm denn, was die Ideen seien, oder vielmehr, was sie nach Platos Ansicht seien. Die Ideen sind die ewigen Urbilder aller der Dinge, welche in der Natur bestehen. Dieser Begriffsbestimmung will ich eine weitere Erörterung beifügen, um dir die Sache noch klarer zu machen. Wenn ich ein Bild von dir malen will, so bist du das Urbild zu meinem Gemälde. Von diesem Urbild fasst mein Geist das Gepräge auf, welches er seinem Werke aufdrücken will. So ist deine Gesichtsbildung, die mir zeigt, was ich nachzuahmen habe, die Idee. Solcher Urbilder hat die Natur eine unbegrenzte Menge von Menschen, Fischen, Bäumen und alle Dinge, welche sie schafft, sind Abdrücke derselben. Als das vierte stellt Plato das Idos auf. Es bedarf aufmerksamen Nachdenkens, um zu verstehen, was dieses Idos sei, und du hast es dem Plato nicht mir zuzurechnen, wenn du diese Dinge schwierig findest. Übrigens haben ja feine Unterscheidungen immer ihre Schwierigkeit. so eben bediente ich mich der vergleichung mit einem mahler. Der mahler, welcher mit seinen farben den virgilius darstellen wollte, mußte diesen selbst ins auge fassen. Virgils gesicht war die idee, das urbild des werdenden werkes. Was nun der künstler aus diesem urbild entnahm und auf sein werk übertrug, ist das idos. Du fragst nach dem unterschied von idos und idee. Die idee ist das urbild, das idos die von dem urbild genommene und auf das kunstwerk übertragene form. Jenes ahmt er nach, dieses macht er selbst. Eine statue hat eine eigentümliche gesichtsbildung, diese ist ihr idos. Diese eigentümliche gesichtsbildung aber hat das urbild selbst, welches der künstler vor augen hatte, als er die statue formte, und diese ist die idee. Verlangst du noch eine andere unterscheidung? Das idos ist im werke selbst, die idee außer demselben, und nicht bloß außer, sondern auch vor demselben. Die fünfte art begreift die dinge, welche gemeinhin sind. Diese gehen uns zunächst an, und hieher gehört alles, menschen, tiere, sachen. Die sechste enthält die dinge, die nur gleichsam sind, wie der raum, die zeit. Was wir sehen und berühren, rechnet Plato nicht zu den Dingen, welchen er ein eigentliches Sein zuschreibt. Denn sie sind im Zustande des Fließens, eines beständigen Abnehmens und Wachsens. Keiner von uns ist derselbe im Alter, der er als Jüngling gewesen. Keiner ist am Morgen, der er tags zuvor war. Unser Körper wird wie von einem Strome dahingerissen. Was du siehst, eilt wie die Zeit von dannen. Nichts von allem, was um uns ist, bleibt. Ich selbst, indem ich davon rede, dass alles sich verändere, bin inzwischen ein anderer geworden. Das ist's, was Heraklitus sagte, in denselben Fluss steigt man nicht zweimal. Der Name des Flusses bleibt derselbe, sein Wasser ist vorüber. Dies fällt an dem Flusse nur mehr in die Augen als an dem Menschen, aber auch uns führt ein nicht minder rascher Strom dahin. Und darum wundere ich mich über unsere Verblendung, dass wir an einem so flüchtigen Besitze, an unserem Körper, mit solcher Liebe hängen und uns vor dem einstigen Tode fürchten, als ob nicht jeder Augenblick der Tod des vorigen Zustandes wäre. Wie sollten wir uns fürchten, es möchte einmal geschehen, was täglich geschieht. Ich sprach nur von dem Menschen, diesem unfesten, hinfälligen, allen Einflüssen ausgesetzten Stoffe. Aber auch die Welt selbst, dieses ewige, unzerstörbare Ganze, ändert sich und bleibt nicht dieselbe. Sie hat alles noch in sich, was sie je hatte, aber sie hat es anders, als sie es hatte. Sie ändert die Ordnung. Was sollen mir diese Subtilitäten nützen, fragst du? Nützen eben nichts, dünkt mich. Allein wie ein Künstler seine von seiner Metallarbeit angegriffenen und müden Augen zur Erholung bisweilen wegwendet und an einem anderen Gegenstande wie man sagt, weidet, so müssen auch wir je und je unsern geist abspannen und ihn durch irgend eine angenehme erholung stärken. Allein auch diese erholung selbst sei eine beschäftigung, und sogar auch aus solchen betrachtungen wie diese wirst du, wenn du sie nur mit Aufmerksamkeit anstellen willst, etwas entnehmen, was dir nützen kann. So pflege ich es zu machen, Lucilius, aus jeder Erholung, auch wenn sie der Philosophie noch so fremd ist, versuche ich etwas Brauchbares und Nützliches zu ziehen und mir zu bereiten. Willst du nun wissen, was aus den Dingen zu gewinnen sei, die uns soeben beschäftigten und die doch von dem Geschäfte der Umbildung unseres Charakters so ferne abliegen? Wie die platonischen Ideen uns besser zu machen vermögen? Was wir aus ihnen entnehmen sollen, das im Stande sei, unsere Begierden zu dämpfen? Schon dass Plato allen den Dingen, welche unsern Sinnen unterworfen sind und uns reizen und entflammen, kein wahres Sein zuschreibt. Sie sind demnach nur eingebildet und tragen nur für einige Zeit irgendeine Gestalt, aber nichts an ihnen ist dauernd und wesenhaft, und doch verlangen wir danach, als ob sie immer dauern, als ob wir sie immer haben würden. Wir schwache, hinfließende Wesen möchten wir nur von Zeit zu Zeit stille stehen und unsern Sinn aufwärts richten zu dem, was ewig ist, und in Bewunderung betrachten die hoch über uns schwebenden Urbilder aller Dinge und die Gottheit, die unter ihnen waltet und dafür sorgt, wie sie das, was sie nicht unsterblich schaffen konnte, weil die Materie sie hinderte, doch vor dem Tode sichern und durch Vernunft die Gebrechen des Körperlichen überwinden möge. Denn alle Dinge dauern fort, nicht weil sie ewig sind, sondern weil die Sorge des Weltregenten sie vor dem Untergange bewahrt. Das Unsterbliche bedarf des Beschützers nicht. Aber die Körperwelt erhält der Meister, der sie schuf, durch seine Allmacht siegend über die Zerstörbarkeit der Materie. Lass uns alles das verachten, was so wertlos ist, dass man zweifeln müsste, ob es überhaupt sei. Zugleich lass uns denken, wenn die göttliche Vorsicht das Weltganze selbst, das nicht minder sterblich ist, als wir, den Gefahren entzieht, so kann auch unsere Vorsicht auf einige Augenblicke diesem Körperchen seine Dauer verlängern, wenn wir jene Lüste regeln und einschränken, durch welche die meisten zugrunde gehen. Plato selbst hat es durch Sorgfalt bis zu einem hohen Alter gebracht. Zwar hatte er von der Natur einen starken und kräftigen Körper erhalten, und seine breite Brust hatte ihm den Namen Plato gegeben. Doch hatten Seereisen und Gefahren ihm viel von seinen Kräften entzogen. Allein Genügsamkeit, ein bescheidenes Maß in allen den Dingen, welche die Begierde wecken, und wachsame Aufmerksamkeit auf sich selbst hat ihm, trotz vielen hindernden ursachen zum greisenalter verholfen. Denn du wirst ohne zweifel wissen, daß Plato in folge dieser sorgfältigen lebensweise 81 Jahre, und zwar vollständig, erreichte, indem er gerade an seinem Geburtstage starb. Magier, welche gerade in Athen waren, opferten daher dem Verstorbenen in der Meinung, daß er ein höheres Los als gewöhnliche Sterbliche gezogen, indem er die vollkommenste Zahl, welche aus 9 mal 9 entstehe, voll gemacht hatte. Wiewohl ich zweifle nicht, daß er auch bereit gewesen wäre, auf etliche Tage von der vollen Summe und auf das Opfer selbst zu verzichten. So kann also eine genügsame Lebensart das Alter verlängern. Ich glaube zwar nicht, daß ein hohes Alter lebhaft zu wünschen sei, doch ist es auch nicht zu verschmähen. Es ist angenehm, so lange als möglich mit sich zusammen zu sein, wenn man sich würdig gemacht hat, seiner zu genießen. Allein die Frage wäre zu beantworten, ob man es nicht verschmähen soll, an die äußerste Grenze des Alters zu gelangen, ob man das Ende nicht mit eigener Hand herbeizuführen habe, statt es zu erharren? Der ist nahe daran zu zagen, der willenlos wartet, bis das Todesgeschick erscheint, so wie derjenige, dem Weine unmäßig ergeben ist, der den Krug mit dem letzten Tropfen der Hefe ausschlürft. Allein es fragt sich doch, ob jenes letzte Restchen des Lebens wirklich die Hefe sei oder vielleicht lauterer und reiner als das übrige, ob der Geist noch nichts gelitten, ob er noch unterstützt werde von ungeschwächten Sinnen, ob der Körper noch nicht entkräftet und vor der Zeit erstorben sei? Denn es ist ein sehr großer Unterschied, ob jemand sein Leben oder sein Sterben verlängert. Wenn der Körper zu seinen Dienstleistungen unbrauchbar geworden ist, warum sollten wir den beschwerten Geist nicht hinausführen dürfen? Vielleicht sollten wir es noch etwas früher tun, als es notwendig ist, um nicht, wenn es sein muss, schon unfähig zu sein, es zu tun. Da die Gefahr, elend zu leben, eine schlimmere ist, als die, vor der Zeit zu sterben, so kann nur ein Tor es verschmähen, um den Preis eines Augenblicks von einer großen Gefahr sich loszukaufen. Nur wenige gelangen durch ein hohes Alter hindurch ohne Einbuße bis zum Tode. Für viele ist das Leben ein brachliegendes, nutzloses Gut. Findest du es hart, etwas von dem Leben aufzugeben, dass man doch einmal endigen muß? Höre mich nicht mit Unmut, als ob diese meine Behauptungen schon dich selbst angingen, sondern beurteile bloß, was ich sage. Ich werde dem Alter nicht entfliehen, wenn es mich mir ganz bewahrt, ganz nämlich jenem bessern Teile nach. Aber wenn es anfangen sollte, meinen Geist anzugreifen und sein Vermögen zu entkräften, wenn es mir nicht das leben sondern nur das thierische daseyn noch übrig läßt dann werde ich mich mit einem sprunge retten aus der morschen hinsinkenden behausung einer krankheit so lange sie heilbar und meinem geiste nicht hinderlich ist werde ich mich nicht durch den tod entziehen ich werde nicht eines schmerzes wegen hand an mich legen so sterben hieße besiegt sterben weiß ich aber daß ich ihn immer werde leiden müssen nun so werde ich von dannen gehen aber nicht wegen des schmerzes selbst sondern weil er mich an allem dem hindern würde wegen dessen man lebt schwach und feig ist wer um des schmerzes willen stirbt aber ein tor ist wer dem schmerz zu gefallen lebt doch ich verliere mich zu weit der stoff ist von der art daß man dazu einen ganzen tag verbrauchen könnte aber wer mit einem briefe nicht zu ende kommen kann wie wird der seinem leben ein ende zu machen vermögen so lebe denn wohl ein wort das du lieber lesen wirst als vom tod und nichts als vom tod ende von 58. brief neunundfünfzigster brief von seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ein Urteil Senecas über die Schreibart des Lucilius, über Selbstkenntnis und wahre Freude. Deinen Brief habe ich mit großer Lust gelesen. Gestatte mir nämlich, dieses Wort in seinem gewöhnlichen Sinne zu nehmen und schiebe ihm nicht seine stoische Bedeutung unter. Wir halten die Lust für einen Fehler. Immerhin, doch pflegen wir das Wort zur Bezeichnung einer heitern Seelenstimmung zu gebrauchen. Ich weiß es, es ist eine übel berüchtigte Sache um die Lust, wenn wir unser stoisches Wörterverzeichnis befragen, und Freude kann nur dem Weisen zuteil werden, denn sie ist das Hochgefühl einer auf ihre eigentümlichen Güter und Kräfte vertrauenden Seele. Gleichwohl sagen wir nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche dieses oder jenes Mannes Erhebung zum Konsulat oder seine Vermählung oder die Entbindung seiner Gattin habe uns große Freude gemacht. Und dennoch sind diese Dinge oft so gar nicht erfreulich, daß sie nicht selten die Anfänge künftiger Trauer sind. Zur Freude aber gehört, daß sie nicht aufhören, nicht ins Gegenteil sich verwandeln kann. Wenn daher unser Virgilius sagt, des Herzens leidige Freuden, so ist dies zwar schön, aber sehr uneigentlich gesprochen, denn es gibt keine leidige Freude. Er hat mit diesem Namen die Lüste belegt und ausgedrückt, was er sagen wollte, denn er bezeichnete Menschen, welche über ihre Leiden vergnügt sind. Indessen sagte ich doch nicht mit Unrecht, ich habe deinen Brief mit großer Lust gelesen, denn wie löblich auch ein grund seyn mag aus welchem der unweise sich freut so nenne ich doch seine leidenschaftliche schnell wieder in das entgegengesetzte übergehende stimmung eine durch die vorstellung von einem falschen gute angeregte ungemäßigte ausschweifende lust doch um auf das zurückzukommen was ich sagen wollte so vernimm was an deinem briefe mir vergnügen gemacht hat du hast die worte in deiner gewalt die rede reißt dich nicht hin führt dich nicht weiter als in deinem plane liegt viele sind die durch das gefallen an einem schönen worte sich verleiten lassen etwas zu schreiben was sie gar nicht schreiben wollten dies begegnet dir nicht dein ganzer vortrag ist gedrängt und sachgemäß du sagst so viel du sagen willst und deutest noch mehr an als du sagst dies läßt noch auf ein wichtigeres gut schließen es ist ein beweis daß auch dein gemüt nichts überflüssiges nichts aufgedunsenes hat ich finde hin und wieder metaphern die ebenso wenig verwegen als ungefällig sind mögen sie also ihr glück versuchen ich finde bilder und wer uns ihren gebrauch verbietet und sie bloß den dichtern gestatten will scheint mir keinen von den alten gelesen zu haben welche doch mit ihren vorträgen noch kein beifallklatschen zu erhaschen suchten sie die so einfach und nur mit der absicht ihren gegenstand klar darzustellen sprachen sind voll von gleichnissen und diese sind meiner meinung nach unentbehrlich nicht aus demselben grunde wie den dichtern sondern um der unzulänglichkeit unserer sprache zu hülfe zu kommen und um den lehrling und zuhörer in die anschauung zu versetzen ich lese eben jetzt den sextius einen schriftsteller voll kraft der in griechischer sprache aber in römischem geiste philosophiert es ergriff mich ein von ihm gebrauchtes bild ein kriegsheer wenn es von allen seiten des feindes gewärtig sein muß rückt im viereck vor zur schlacht gerüstet ein gleiches muß der weise tun seine tugenden muß er nach allen seiten entfalten damit wo immer ein feind erscheinen mag dort die schutzwehr in bereitschaft sei und dem winke des führers ohne verwirrung entspreche was in kriegsheeren die von großen feldherrn geordnet werden geschieht daß alle truppen das befehlwort zugleich vernehmen indem sie so gestellt sind daß das von einem ausgehende zeichen die reihen des fußvolks und der reiterei zumal durchläuft eben dies ist auch uns und noch weit mehr vonnöten so sextius kriegsheere besorgen ja die erscheinung des feindes oft ohne grund und der marsch ist oft der gefahrloseste welcher der mißlichste schien für den tor gibt es nirgends frieden schrecken ist über ihm wie unter ihm nach beiden seiten hin bebt er gefahren folgen ihm und kommen ihm entgegen vor allem erzittert er und stets ungerüstet erschrickt er auch vor der hülfe die ihm naht der weise dagegen ist gewappnet und gefaßt gegen jeden anlauf mag armut gram schmach und qual auf ihn eindringen. Er weicht nicht. Unerschrocken geht er ihnen entgegen und wandelt mitten durch sie hin. Vieles ist, was uns fesselt, vieles, was uns entkräftet. Wir haben zu lange in jenen Lastern gelegen. Es ist schwer, uns zu waschen, denn wir sind nicht nur beschmutzt, sondern davon durchdrungen. Um nicht aus einem Bilde in das andere zu geraten, will ich eine Frage aufwerfen, die ich bei mir selbst oft überlege, wie es doch komme, dass uns die Torheit so hartnäckig festhält. Fürs Erste, weil wir sie nicht entschlossen von uns treiben und nicht mit allem Nachdruck auf unsere Rettung hinarbeiten. Sodann, weil wir den von weisen Männern gefundenen Heilmitteln nicht volles Vertrauen schenken und unsere Herzen nicht aufschließen, um sie in uns aufzunehmen, sondern eine so wichtige Sache nur leichtfertig betreiben. Wie kann aber jemand das, was nötig ist, gegen das Laster lernen, wenn er nur so lange lernt, als seine Laster ihm Zeit lassen? Keiner von uns geht tief. Wir schöpfen bloß auf der Oberfläche. Ein bisschen Zeit auf das Studium der Weisheit verwendet, heißt genug und mehr als genug für Geschäftsleute. Was uns hauptsächlich hindert, ist, dass wir so bald mit uns selbst zufrieden sind. Treffen wir jemand, der uns brav, einsichtsvoll, uneigennützig nennt, gleich finden wir, dass der Mann recht hat. Bald aber sind wir nicht mehr mit mäßigem Lobe zufrieden. Was auch ein Schmeichler ohne Scheu und Scham auf uns häuft, wir nehmen es als einen schuldigen Tribut hin. Versichert er, dass wir die Besten und Weisesten seien, wir stimmen ihm bei, so oft wir ihn auch als Lügner erkannt haben. Ja, so weit geht unsere Selbstgefälligkeit, dass wir um solcher Dinge willen gelobt sein wollen, von welchen wir gerade das Gegenteil tun. Mitten unter Todesmachtern, die er vollziehen lässt, hört sich jener gerne den sanftmütigsten nennen. Unter Raubhandlungen den uneigennützigsten und den mäßigsten mitten unter seinen Wollüsten und seiner Völlerei. So kommt es, dass wir uns nicht ändern wollen, weil wir glauben, die Besten zu sein. Alexander, als er Indien durchschwärmte und Völker, die kaum ihren Nachbarn gehörig bekannt waren, im Kriege zugrunde richtete, war einst bei der Belagerung einer Stadt, deren Mauern er umritt, um ihre schwächsten Stellen zu erspähen, von einem Pfeil getroffen worden. Nichtsdestoweniger beharrte er darauf, zu Pferde zu bleiben und sein Vorhaben durchzusetzen. Allein da durch die Hemmung des Blutlaufs der Schmerz der vortretenden Wunde zunahm und das vom Pferde herabhängende Bein allmählich starr wurde, so war er genötigt abzusteigen und sagte: »Alle schwören, dass ich Jupiters Sohn sei, aber diese Wunde ruft laut, ich sei ein Mensch. Dasselbe lass auch uns tun, so oft uns die Schmeichelei jeden nach seinem Maß betören will, so lass uns sprechen, ihr sagt zwar, ich sei weise, ich aber sehe, wie viel unnützes ich begehre, wie viel schädliches ich mir wünsche. Nicht einmal das erkenne ich, was Tieren ihre Sättigung zeigt, welches das rechte Maß für Trank und Speise sein müsse. Noch weiß ich nicht, wie viel ich zu fassen vermag. Nun will ich dich lehren, wie du zur Einsicht kommen kannst, dass du noch kein Weiser seist. Der Weise ist voll Freudigkeit, heiter, ruhig, unerschüttert, sein Leben den Göttern gleich. Nun frage dich selbst, wenn du niemals niedergeschlagen bist, wenn der Blick auf das Künftige in deinem Gemüte nie unruhige Erwartungen erregt, wenn die gleichförmige Stimmung einer großgesinnten, mit sich selbst zufriedenen Seele dich Tag und Nacht nicht verlässt, so hast du das Höchste des menschlichen Glückes erreicht. Aber wenn dich verlangt, Wollüste aller Art und überall her dir zu verschaffen, so wisse, dass dir zur Weisheit ebenso viel als zur Freude fehlt. Zu dieser wünschest du zu gelangen, aber du irrst, wenn du unter Reichtümern dahin zu kommen hoffst. Glaubst du, die Freude zu finden in hohen Ehrenstellen? Du suchst sie in Bekümmernissen. Die Dinge, nach welchen du trachtest, als sollten sie dir Lust und Frohsinn geben, sind Quellen der Schmerzen. Alle Welt jagt nach Freude. Aber woher eine dauerhafte, hohe Freude zu gewinnen sei, weiß man nicht. Der eine meint aus Gastgelagen und Schwelgerei, ein anderer aus ehrgeizigen Bestrebungen und einem großen Klientenschwarm, ein dritter aus einer Liebschaft, ein vierter aus den schönen Wissenschaften und aus Studien, die er mit eitler Prahlerei betreibt und die ihn um nichts besser machen. Alle diese betrügen sich durch täuschende und kurze Vergnügungen, wie ein Rausch den lustigen Wahnsinn einer Stunde mit langem Ekel vergilt und wie die Gunst des klatschenden und Beifall zurufenden Volkes durch große Unruhe erworben und gebüßt wird. Bedenke also dies, die Wirkung der Weisheit ist eine sich gleich bleibende Freude. Das Gemüt des Weisen ist gleich dem Firmament über dem Monde, immer ist es dort heiter. Du hast also Grund genug zu wollen, dass du ein Weiser seist, weil dieser nie ohne Freude ist. Nur aus dem Bewusstsein der Tugenden erwächst diese Freude. Nur der Starkmütige, der Gerechte, der Mäßige kann sich freuen. Wie, fragst du, Törichte und Lasterhafte freuen sich also niemals? Nicht anders, als wie sich der Löwe freut, wenn er einen Fraß gefunden. Haben sie sich in Trunk und Wollüsten müde geschwelgt, ist die Nacht ihnen unter Zechen zerronnen, hat die Fülle der Genüsse dem engen Körper über das Maß seiner Fassung eingenötigt, Eitergeschwüre zu erzeugen angefangen, dann rufen die Elenden mit jenen Worten Virgils aus. Denn wie die äußerste Nacht wir unter verräthrischen freuden hingeträumt, das weißt du. Jede Nacht verbringt der Schwelger unter verrätherischen freuden, und zwar als wäre sie die letzte. Jene Freude aber, welche die Götter und ihre Nacheiferer begleitet, wird nicht unterbrochen und hört nicht auf. Sie würde aufhören, wäre sie von außen genommen. Weil sie nicht fremdes Geschenk ist, so steht sie auch nicht unter fremder Willkür. Was das Glück nicht gab, entreißt es nicht. Ende von 59. Brief. Sechzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Man begehre nicht mehr, als die Natur verlangt. Ich führe Beschwerde, ich zanke mit dir, ich zürne dir. Also auch jetzt noch wünschest du, was deine Amme, dein Aufseher, deine Mutter dir wünschten? Noch immer hast du nicht eingesehen, wie viel Schlimmes sie dir wünschten? O, wie unhold sind uns oft die Wünsche der unsrigen, und zwar um so unholder, je mehr sie in Erfüllung gingen. Es wundert mich nun nicht mehr, wenn alles Unheil uns vom Kindesalter an verfolgt. Wir wuchsen unter den Verwünschungen unserer Eltern heran. Lass uns nun auch einmal uneigennützige Gebete zu den Göttern schicken. Wie lange noch werden wir Forderungen an sie machen, als ob wir uns noch nicht selbst ernähren könnten? Wie lange noch werden unsere Saaten die Ländereien großer Städte einnehmen? Wie lange sollen ganze Völker nur für uns ernten? Wie lange wird man auf einer Menge von Schiffen und über mehr als ein Meer herbeiholen, was auf die Tafel eines einzigen getürmt werden soll? Den Stier sättigt eine Weide von einigen wenigen Jaucherten. Ein einziger Wald reicht für eine Herde von Elefanten hin. Nur der Mensch mästet sich von Land und Meer zugleich. Hat etwa die Natur selbst uns bei einem so mäßigen Körperumfang diesen so unersättlichen Magen gegeben, dass wir die ungeheuersten und gefräßigsten Tiere an Gierigkeit übertreffen sollen? Gewiss nicht. Wie viel ist es denn, was die Natur verlangt? Sie lässt sich mit so wenigem abfertigen. Nicht der Hunger kommt uns teuer zu stehen, sondern unsere Eitelkeit. Leute also, die, wie Sallustius sagt, ihrem Bauche untertan sind, wollen wir nicht zu den Menschen, sondern zu den Tieren zählen. Einige nicht einmal zu diesen, sondern zu den Toten. Es lebt nur, wer seine Kräfte braucht. Wer aber in dumpfer Erstarrung sich verkrochen hält, liegt zu Hause als in seiner Gruft. Eines solchen Menschen Namen sollte man auf eine Marmortafel über seiner Schwelle schreiben. Er ist seinem Tode zuvorgekommen. Ende von 60. Brief. Einundsechzigster Brief von Seneca.

und wenn umstände oder eine dienstleistung in bürgerlichen geschäften mich mit anderen zusammenführen so verweile ich nicht lange bei diesen nur mit den besten bin ich zusammen zu ihnen an welchem orte in welchem jahrhunderte sie auch lebten begebe ich mich im geiste den edlen Demetrius führe ich überall hin mit mir abgewandt von den bepurpurten spreche ich mit diesem halbnackten und bewundere ihn wie sollte ich nicht ich habe gesehen daß ihm nichts mangelt alles verachten kann man alles haben kann niemand der kürzeste weg zum reichtum ist die verachtung des reichtums unser Demetrius aber lebt nicht als verachtete er alles sondern als hätte er es anderen zum besitz überlassen zweiundsechzigster brief dreiundsechzigster brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über die Trauer beim Tode unserer Freunde. Du empfindest schmerzlich den Tod deines Freundes Flaccus. Ich wünschte jedoch nicht, daß du dich deinem Schmerze zu sehr hingebest. Ihn dir ganz zu verbieten, möchte ich nicht wagen, doch weiß ich, daß es besser wäre, gar keinen zu empfinden. Allein wer besäße eine solche Seelenstärke, außer wer sich schon hoch über das Geschick erhoben hat? Auch diesen würde ein solcher Fall anregen, aber auch nur anregen. Und dagegen kann man es zu gut halten, wenn wir es zu Tränen kommen lassen, wofern sie nicht zu reichlich fließen und wir selbst sie zurückdrängen. Unser Auge soll nicht trocken bleiben beim Verlust eines Freundes, aber es soll nicht überströmen. Wir sollen weinen, doch nicht heulen. Eine harte Forderung, sagst du, und doch hat Griechenlands größter Dichter das Recht zu weinen auf einen einzigen Tag beschränkt und gesagt, auch Niobe selbst gedachte der Nahrung. Fragen wir, woher dieses Wehklagen, woher dieses Unmaß des Weinens? Mit Tränen wollen wir unsere Sehnsucht ausdrücken, wir überlassen uns nicht dem Schmerz, wir zeigen ihn. Man trauert nicht für sich selbst. O der unglückseligen Torheit, es gibt auch eine Eitelkeit der Trauer. Wie? Rufst du aus, ich soll also meines Freundes vergessen? Du versprichst ihm ein kurzes Andenken, wenn es nicht länger dauern soll als dein Schmerz. Bald genug wird irgendein Zufall lachende Heiterkeit über diese Stirn verbreiten. Ich brauche dich nicht erst auf die Länge der Zeit hinzuweisen, welche alle Sehnsucht mindert und auch den herbsten Schmerz besänftigt. Sobald du aufhören wirst, dich selbst zu beobachten, werden auch jene Züge der Trauer sich verlieren. Für jetzt hütest du deinen Schmerz. Allein auch dieser Obhut wird er entschlüpfen und um so schneller aufhören, je heftiger er war. denken wir darauf, wie die Erinnerung an unsere Verlorenen uns eine angenehme werden möge. Niemand kommt gerne auf das zurück, an was er nicht ohne peinliche Empfindung zu denken vermag. Wenn es jedoch unvermeidlich ist, daß der Gedanke an Hingeschiedene, die wir liebten, uns wehmütig stimmt, so hat ja eben auch diese Wehmut ihr Süßes. Unser Attalus pflegte zu sagen, die Erinnerung an verstorbene Freunde ist in der Art angenehm, wie manche Früchte eine gewisse liebliche Herbe haben und wie an einem sehr alten Weine eben sein bitterlicher Geschmack gefällt. Nach einer längeren Zwischenzeit verliert sich das Beklemmende des Gefühls, und unser Vergnügen ist ein reines. Wenn wir diesem Attalus glauben, so heißt seiner lebenden Freunde gedenken, so viel als Honig und Backwerk genießen, die Beschäftigung mit solchen aber, die nicht mehr sind, gewährt eine bittersüße Empfindung. Allein wer wollte leugnen, daß auch scharfe und herbe Dinge den Magen reizen? Ich bin nicht derselben Meinung, mir ist der Gedanke an verstorbene Freunde süß und wohltuend, denn ich besaß sie, als würde ich sie verlieren, und verlor sie, als hätte ich sie noch. So tue denn, mein Lucilius, was deiner Billigkeit gemäß ist. Höre auf, eine Wohltat des Schicksals zu verkennen. Es hat genommen, aber auch gegeben. Lass uns also geizen mit dem Genuss unserer Freunde, weil es ungewiß ist, wie lange er uns noch vergönnt sein wird. Lass uns bedenken, wie oft wir sie nicht sahen, obwohl wir an demselben Orte lebten, und wir werden einsehen, daß wir mehr Zeit während ihres Lebens verloren. Unerträglich aber ist es, wenn Menschen, die gegen ihre Freunde vollkommen gleichgültig gewesen waren, ihren Tod aufs kläglichste bejammern, Menschen, die niemand lieben, außer wen sie verloren haben. Und sie trauern jetzt um so ungemäßigter, weil sie besorgen, man möchte bezweifeln, ob sie je liebten. Zu spät suchen sie, ihre Zärtlichkeit zu beweisen. Haben wir noch andere Freunde, so ist es für diese wenig verbindlich, daß sie uns nicht einmal so viel gelten sollen, um uns über den Verlust eines einzigen zu trösten. Haben wir keine, so haben wir uns selbst größern Schaden zugefügt, als wir vom Schicksal erlitten. Dieses hat uns nur einen entrissen, wir konnten so manchen uns erwerben und taten es nicht. Und wer nicht mehr als einen zu lieben vermag, hat auch den einzigen nicht allzu sehr geliebt. Wenn ein Ausgeplünderter, der sein einziges Gewand verlor, nur wehklagen wollte, statt sich umzusehen, wie er vor der Kälte sich schütze und etwas zur Bedeckung seiner nackten Schultern finde, müsste man ihn nicht für den größten Toren halten? Den du liebtest, hast du begraben. Suche, wen du liebest. Weiser ist es, den Verlorenen ersetzen, als ihn beklagen. ich weiß, es ist ein verbrauchter gedanke, den ich noch hinzufügen will, doch darf ich ihn darum nicht übergehen, weil ihn jedermann im munde führt. Auch wer seinem schmerze nicht absichtlich ein ende macht, findet es mit der zeit. Allein es ist für einen vernünftigen Menschen das unwürdigste Mittel, gegen die Traurigkeit des Trauerns müde zu sein. Ich wollte lieber, du verließest deinen Gram, als er dich. Höre möglichst bald auf, etwas zu tun, was du, auch wenn du wolltest, nicht lange tun könntest. Ein Jahr haben unsere Alten den Frauen zur Trauer vorgeschrieben, nicht damit sie so lange, sondern damit sie nicht länger trauerten. Für Männer gibt es keine gesetzliche Zeit, weil diesen keine geziemt. Und auch von jenen zärtlichen Frauen, die kaum vom Scheiterhaufen wegzubringen, von dem Leichnam kaum loszureißen waren, welche kannst du mir nennen, deren Tränen einen ganzen Monat flossen? Nichts macht sich so bald gehässig als die Traurigkeit. Solange sie neu ist, findet sie einen Tröster und zieht manchen an. Ist sie veraltet, so wird sie verlacht und nicht mit Unrecht, denn sie ist entweder erheuchelt oder töricht. Gleichwohl beweinte ich, der ich dir dies schreibe, den Tod meines teuern Anneus Serenus so ungemäßigt, daß ich zu meinem Verdruß ein Beispiel abgebe, wie man vom Schmerz überwältigt werden kann. Nunmehr mißbillige ich mein Benehmen und weiß nun, daß ich deswegen hauptsächlich so tief betrübt war, weil ich nie daran dachte, daß er vor mir sterben könne. Ich hatte nur im Sinne, daß er jünger und um vieles jünger war als ich, als ob das Todesverhängnis eine Ordnung beobachtete. Möchten wir also anhaltend unsere eigene und die Sterblichkeit aller unserer Lieben bedenken. Ich hätte damals zu mir selbst sprechen sollen. Mein Serenus ist jünger als ich, doch was ändert dies? Er sollte nach mir sterben, aber er kann es vor mir. Allein ich hatte es unterlassen, und so hat mich das Schicksal unvorbereitet erschüttert. Jetzt bedenke ich, daß alles sterblich ist, und zwar nach einem ungewissen Gesetze. Was einmal geschehen kann, kann auch heute geschehen. So denken wir denn, mein teuerster Lucilius, mit dem Freunde, den wir betrauern, ist es dahin gekommen, wohin es auch mit uns bald kommen wird. Und vielleicht, wenn anders die Sage der Weisen wahr ist und uns irgendein Ort aufnimmt, ist er uns nur vorangesandt, den wir verloren glauben. Ende von 63. Brief. Von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lob der Schriften des Ältern Q. Sextius. Verdienste der älteren Weisen. Gestern warst du bei uns. Nur gestern? Könntest du empfindlich fragen. deswegen sagte ich bey uns, denn bey mir bist du immer. Es waren einige freunde zu mir auf besuch gekommen, um deren willen etwas mehr rauch aufging, kein solcher, wie er aus den küchen der üppigen emporzuqualmen und die feuerwächter zu erschrecken pflegt, sondern ein ganz mäßiger, der nur andeutet, daß gäste gekommen. Die unterhaltung war mannigfaltig, ganz einem geselligen mahle gemäß, und sprang, ohne einen gegenstand zu erschöpfen, von einem auf den andern über. Dann wurde eine schrift des Quintus Sextius, des Vaters, vorgelesen, eines großen Mannes, wie du mir glauben darfst, und, auch wenn er es auch nicht Wort haben will, eines Stoikers. Himmel, welche Kraft, welcher Hochsinn beseelt ihn! Dies wirst du nicht bei allen Philosophen finden. Die Schriften mancher tragen nur einen glänzenden Namen und sind im Übrigen kraftlos. Voll von Theorie, Polemik und Sophistik können sie dem Herzen den Mut nicht geben, den sie selbst nicht haben. Aber lies den Sextius, und du wirst ausrufen, welches Leben, welche Kraft, welche Freiheit! Wie hoch steht er über den Sterblichen! Voll großen Selbstvertrauens scheide ich von ihm. In welcher Seelenstimmung ich auch sein mag, wenn ich ihn lese, so möchte ich, glaube es mir, alle Wechselfälle des Glückes herausfordern, möchte ausrufen: Was säumest du, o Schicksal? Trete in die Schranken mit mir, du siehst mich gerüstet. Ich eigne mir den Mut des Mannes an, der die Gelegenheit aufsucht, sich zu erproben und seine Tapferkeit zu zeigen. Daß statt scheuen Gewildes doch auch ein schäumender Eber, wünschet er, oder ein gelblicher Leu vom Gebirge sich stürze. Haben möchte ich etwas, das ich überwinden, in dessen Erdulden ich mich üben könnte. Denn auch dies Vortreffliche hat Sextius, daß er dir die Herrlichkeit des glücklichen Lebens zeigt und dich gleichwohl nicht daran verzweifeln läßt. Du wirst finden, daß es hoch gestellt ist, aber erreichbar dem Willen. Dasselbe wird dir auch die Tugend selbst gewähren, daß du sie bewunderst und doch hoffst. Mir wenigstens pflegt schon die Betrachtung der Weisheit viele Zeit wegzunehmen. Mit Staunen beschaue ich sie, so wie die Welt selbst, die ich nicht selten als ein ganz neuer Zuschauer ansehe. Ich verehre die Erfindungen der Philosophie und ihre Erfinder. Mit Freuden benütze ich sie als das Vermächtnis vieler. Für mich sind diese Güter gewonnen, für mich erarbeitet worden. Allein wir sollen tun wie ein guter Hausvater, wir sollen vermehren, was wir überkommen haben. Vergrößert soll dieses Erbgut von mir auf die Nachwelt übergehen. Noch ist viel zu tun übrig, und viel wird übrig bleiben. und keinem würde er erst nach 1000 menschenaltern geboren, wird die Möglichkeit abgeschnitten sein, noch etwas hinzuzufügen. Doch, wenn auch alles von unsern Vorgängern schon gefunden wäre, neu bliebe uns doch immer der Gebrauch, die Erkenntnis des Gefundenen und seine Anordnung. So sind uns Heilmittel für kranke Augen überliefert. Ich brauche nicht nach neuen zu suchen, allein sie sind nach den verschiedenen Übeln und Umständen anzuwenden. Das eine lindert die Schärfe in den Augen, ein anderes verteilt die Geschwulst der Augenlider. Ein drittes dient bei schnellen Entzündungen und Flüssigkeiten, ein viertes stärkt die Sehkraft. Man muss sie nun zubereiten, die rechte Zeit ausersehen und jedes im rechten Maße anwenden. Auch für die Seele haben die Alten uns Heilmittel hinterlassen. Aber wie und wann sie gebraucht werden sollen, ist unser Geschäft zu erforschen. Vieles ist von denen getan, die vor uns waren, aber noch nicht abgetan. Gleichwohl verdienen sie Hochachtung, ja göttliche Verehrung. Wie sollte ich also nicht die Bilder großer Männer als Anreizungsmittel für meinen Geist betrachten und die Gedächtnistage ihrer Geburt feiern? Wie sollte ich nicht ihre Namen immer mit Ehrfurcht nennen? Keine geringere Verehrung als meinen Lehrern bin ich auch jenen Lehrern des menschlichen Geschlechtes schuldig, von welchen des Guten so vieles ausgegangen ist. Wenn ich einen Konsul sehe oder einen Prätor, so soll ich alles tun, womit die Ehrenstelle geehrt zu werden pflegt, soll vom Pferde springen, außerdem das Haupt entblößen, aus dem Wege treten. Den Gedanken an die Catone dagegen, an Laelius den Weisen, an Sokrates und Plato, an Zeno und Kleanthes, soll ich mir ohne die Empfindung der höchsten Achtung vor die Seele stellen? Nein, ich verehre jene Alten und erhebe mich alle Zeit, wenn so große Namen genannt werden. Ende von 64. Brief. Von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über Ursache und Materie, Nutzen solcher Betrachtungen. Den gestrigen Tag teilte ich mit meiner Krankheit, den Vormittag nahm sie für sich in Anspruch, den Nachmittag überließ sie mir. Zuerst versuchte ich meinen Geist mit Lesen, sodann, als er dies zuließ, wagte ich es, ihm etwas mehr zuzumuten oder vielmehr zu gestatten. Ich schrieb etwas, und zwar mit größerer Anstrengung als gewöhnlich, denn ich hatte mit einem schwierigen Stoffe zu kämpfen und wollte ihm nicht unterliegen. Endlich kamen Freunde dazwischen, welche Gewalt brauchten und mir Einhalt taten, als einem Kranken, der sich nicht zu mäßigen wisse. An die Stelle des Schreibgriffels trat jetzt die mündliche Unterhaltung, aus welcher ich dir denjenigen Gegenstand mitteilen will, der noch im Streite ist. wir haben dich zum schiedsrichter angenommen und du wirst mehr zu thun haben als du glaubst. Die sache ist eine dreifache. Du weißt, daß unsere stoiker zwei prinzipien aller dinge annehmen, die ursache und die materie. Die materie ist tot, für jede einwirkung empfänglich und so lange untätig, als niemand sie in bewegung setzt. Die ursache aber, das ist die vernunft, gestaltet die materie, wandelt sie um nach gefallen und bringt aus ihr mannigfaltige werke hervor. Es muß also zuerst etwas sein, woraus ein ding wird, sodann etwas, wodurch es wird. Dieses ist die ursache, jenes die materie. Alle kunst ist nachahmung der natur. Was ich also von dem weltganzen sagte, ist auch anzuwenden auf das, was der mensch zu schaffen hat. Die bildsäule setzt voraus eine materie, welche von dem künstler sich behandeln ließ, und einen künstler, welcher der materie ihre gestalt gab. Bei der bildsäule ist also die materie das erz, die ursache ist der meister. Dasselbe ist es mit allen dingen, sie bestehen aus dem bewirkten und aus dem bewirkenden. Die stoiker nehmen nur eine ursache an, die bewirkende. Aristoteles aber ist der Meinung, die Ursache sei in dreifachem Sinne zu verstehen. Die erste Ursache sei die Materie selbst, ohne welche nichts hervorgebracht werden kann. Die zweite der Meister, die dritte die Form, welche jedem Werke wie einer Bildsäule gegeben wird. Diese nennt Aristoteles Eidos. Noch kommt, sagt er, ein viertes hinzu, der Zweck des ganzen Werkes. Ich will dies näher erklären. Von einer Bildsäule ist die erste Ursache das Erz, denn sie wäre nie entstanden, wenn nicht dasjenige vorhanden gewesen wäre, woraus sie gegossen oder geformt ward. Die zweite Ursache ist der Künstler, denn jenes Erz hätte nie in die Gestalt einer Bildsäule umgeschaffen werden können, wenn nicht eine geschickte Hand hinzugekommen wäre. Die dritte Ursache ist die Form, denn jene Bildsäule würde nicht den Namen Doryphorus oder Diadumenus führen, wenn ihr nicht gerade dieses Gepräge aufgedrückt worden wäre. Die vierte Ursache ist der Zweck ihrer Verfertigung, denn wäre kein Zweck vorhanden gewesen, so wäre sie nicht zustande gekommen. Der Zweck aber ist dasjenige, was den Künstler zur Arbeit einlud, was er bei derselben beabsichtigte. Sein Zweck ist nun entweder Geld, wenn er sein Werk auf den Verkauf verfertigte, oder Berühmtheit, wenn er arbeitete, um sich einen Namen zu machen, oder sein Zweck ist ein religiöser, wenn er ein Geschenk in einen Tempel stiften wollte. Also auch dies ist eine Ursache, um welcher willen etwas geschieht. oder ist nicht etwa unter die ursachen eines zu stande gebrachten werkes auch dasjenige zu zählen ohne welches dasselbe nicht entstanden wäre? Eine fünfte ursache fügt zu diesen noch Plato hinzu: das Urbild, was er selbst die Idee nennt. Sie ist dasjenige, was der Künstler bei Ausführung des beabsichtigten Werkes vor Augen hatte. Es tut nichts zur Sache, ob dieses Urbild, auf welches er seine Blicke heftet, sich außer ihm selbst oder in ihm befinde, das heißt von ihm selbst geschaffen und sich vorgestellt. Diese Urbilder aller Dinge hat die Gottheit in sich. Der göttliche Geist begreift Zahl und Maß aller zu schaffenden Dinge. Er ist voll von jenen Formen, welche Plato die unendlichen, unwandelbaren, unerschöpflichen Ideen nennt. So vergehen zwar die Menschen, aber die Menschheit selbst, nach welcher der einzelne Mensch geschaffen wird, bleibt. Und indem die Menschen kämpfen und sterben, erleidet jene nichts. Nach Plato gibt es also fünf Ursachen der Dinge: dasjenige, aus was, das, durch was, das, in was, das, nach was und das, wegen dessen etwas entsteht. Hierzu kommt endlich dasjenige selbst, was aus diesen Ursachen zustande gekommen. So ist an der Bildsäule, weil ich nun einmal dieses Gleichnis gewählt habe, das aus was Metall, das durch was der Künstler, das in was die Form, die ihr gegeben wird, das nach was das Urbild, welches der Verfertiger nachahmt, das wegen dessen der Zweck der Arbeit. Was aus diesem allem entsteht, ist die Bildsäule selbst. Alles dieses hat, wie Plato sagt, auch die Welt. Einen Werkmeister, dieser ist Gott, etwas, woraus sie wird, dies ist die Materie, eine Form, dies ist die Gestaltung und Einrichtung der Welt, wie wir sie vor uns sehen. Ein Urbild, nach welchem Gott dieses prachtvolle All erschuf. Einen Zweck, um dessen Willen er es erschuf. Du fragst, was Gottes Zweck sei? Das Gute. So sagt wenigstens Plato. Welche Ursache hatte Gott, die Welt zu schaffen? Gott ist gut, in dem Guten aber ist keinerlei Neid, also schuf er die Welt so gut als möglich. Fälle also jetzt als Schiedsrichter dein Urteil und sage, wer nach deiner Meinung das Wahrscheinlichste, nicht wer das Wahrste lehre, denn dieses liegt so hoch über uns als die Wahrheit selbst. Jene Masse von Ursachen, die Aristoteles und Plato annehmen, enthält entweder ihrer zu viele oder zu wenige. Denn wenn sie für eine Ursache alles dasjenige erklären, ohne welches ein Ding nicht zustande kommen kann, so haben sie zu wenige angenommen. Sie müssten unter die Ursachen auch die Zeit setzen, nichts kann ohne zeit geschehen, ebenso den raum, wenn es nichts gibt, wo etwas geschehen soll, so kann es nicht geschehen, ferner die bewegung, ohne diese entsteht und vergeht nichts, ohne sie gibt es keine kunst, keine tätigkeit. Wir haben vielmehr eine erste und allgemeine ursache aufzusuchen, diese muß eine einfache sein, denn die materie ist auch einfach. Fragen wir nun, welche ist diese ursache? Die wirkende vernunft, das heißt gott. Alles jenes einzelne, was wir aufgeführt haben, ist nicht eine Anzahl wirklicher Ursachen, sondern alles hängt von einer einzigen Ursache, nämlich der wirkenden, ab. Die Form, sagst du, soll eine Ursache sein. Allein der Meister gibt sie dem Werke, sie ist ein Teil, nicht die Ursache selbst. Auch das Urbild ist nicht die Ursache, sondern ein der Ursache unentbehrliches Werkzeug. Das Urbild ist dem Künstler ebenso unentbehrlich als sein Meißel und seine Feile. Ohne diese kann sein Kunstwerk nicht fortschreiten, und gleichwohl sind sie nicht Teile desselben oder Ursachen. Der Zweck, sagt man ferner, um dessen Willen ein Künstler eine Arbeit beginnt, ist eine Ursache. Mag er so heißen, doch ist er nicht die wirkende, sondern eine Nebenursache. Solche aber gibt es unzählige. Wir fragen hier nach der allgemeinsten. Wenn jene übrigens das Weltganze, das vollendete Werk selbst, eine Ursache nennen, so ist dies nicht mit ihrer gewohnten Genauigkeit gesprochen. Denn es ist ein großer Unterschied zwischen dem Werke und der Ursache des Werkes. Hierüber sprich entweder dein Urteil oder, was in solchen Dingen das Leichtere ist, erkläre, du seist mit deiner Ansicht noch nicht im Reinen, und verweise mich auf ein andermal. Allein höre ich dich sagen, wie kann es dir Vergnügen machen, deine Zeit mit Dingen zu vertreiben, welche dich von keiner deiner Leidenschaften befreien, keine deiner Begierden verbannen. Allerdings betreibe ich alles dasjenige zuerst, wodurch das Gemüt zur Ruhe kommt. Zuerst erforsche ich mich, hierauf diese Welt. Aber auch die gegenwärtige Beschäftigung ist kein Zeitverderb, wie du meinst. Arten solche Untersuchungen nur nicht ins Kleinliche und in zwecklose Spitzfindigkeiten aus, so erheben und beschwingen sie den Geist, der, von seiner schweren Bürde gedrückt, sich loszumachen und zu jenen Wesen wieder zurückzukehren wünscht, zu denen er gehörte. Dieser Leib ist des Geistes Last und Strafe, er drückt schwer auf ihn und hält ihn in Banden, wenn nicht die Philosophie herzutritt und ihn an dem Schauspiel der Natur sich erholen lässt und von dem Irdischen zum Göttlichen emporhebt. Dies ist seine Freiheit, seine Erlösung. Er entzieht sich zuweilen seiner Haft und erneuert sich durch das Himmlische. Künstler, deren Augen bei ungünstigem und spärlichem Lichte auf irgend einen feinen gegenstand sich geheftet und bis zur ermüdung angestrengt haben gehen ins freie und erholen ihr gesicht an irgend einem der öffentlichen unterhaltung gewidmeten orte in vollem lichte so sucht auch unser in diese düstere und dumpfige behausung eingeschlossener geist so oft er kann das freie und ruht aus in der beschauung der natur der weise und wer nach weisheit strebt ist zwar an seinen körper gebunden aber mit seinem besseren teile ist er ferne von ihm und hält seine gedanken auf das höhere gerichtet das leben ist ihm ein kriegsdienst zu dem ihn gleichsam ein fahneneid verbindet er ist in einer solchen fassung daß er das leben nicht liebt und nicht haßt und menschliches sich gefallen läßt wiewohl er weiß daß es noch ein besseres gibt du willst mir die betrachtung der natur untersagen mich von dem ganzen abziehen und auf den teil beschränken ich soll nicht fragen was der anfang des ganzen wer der bildner aller dinge sei wer die in eine einzige chaotische und träge masse zusammengeworfenen grundstoffe gesondert habe nicht fragen wer der werkmeister dieser welt sei wie gesetz und ordnung in dieses ungeheure ganze gebracht wer das zerstreute gesammelt das vermischte ausgeschieden dem toten und gestaltlosen leben und form gegeben habe aus welcher quelle diese große lichtmasse ströme ob es feuer oder etwas noch helleres sei als feuer ich soll nach diesem allem nicht fragen soll nicht wissen wollen von wo ich hieher gekommen ob ich diese welt einmal oder mehrmals erblicken soll wohin ich von hier gehen werde welcher aufenthalt meine seele erwarte wenn sie von dem gesetze dieser knechtschaft entbunden sein wird du willst mir's wehren im himmel einheimisch zu sein das heißt ich soll gesenkten hauptes leben nein ich bin größer und zu größerem geboren als daß ich ein sklave meines körpers sein könnte den ich nicht anders betrachte denn als eine fessel meiner freiheit angelegt ihn gebe ich dem schicksale preis damit es auf ihn sich beschränkt und durch ihn hindurch lasse ich keine wunde bis zu mir selbst dringen was an mir schaden leiden kann ist nur dieses in diesem zerstörbaren hause wohnt die seele frei nie soll mich dieses fleisch zur furcht nie zu einer des edeln mannes unwürdigen verstellung vermögen nie werde ich diesem elenden leibe zu gefallen die unwahrheit sprechen ich werde wenn ich es für gut halte die gemeinschaft mit ihm auflösen und auch jetzt solange ich mit ihm zusammenhänge sind wir nicht zu gleichen rechten verbündet der geist spricht in allen stücken den vorzug an seinen leib verachten ist die gewisse freiheit und dieser freiheit um auf meinen gegenstand zurückzukommen ist ganz besonders eine betrachtung förderlich wie die so eben besprochene die materie und gott machen die gesamtheit der dinge aus gott regiert die welt die ihn als ihren beherrscher und führer umgibt und ihm folgt das wirkende nämlich gott ist das mächtigere und bessere als die materie welche gott gehorcht was gott in der welt ist der geist in dem menschen was dort die materie ist an uns der leib also sei dem besseren das geringere untertan Wir seien mächtig gegen des Schicksals Macht und zittern nicht vor Misshandlung, Wunden, Ketten und Armut. Der Tod selbst ist entweder das Ende oder ein Übergang. Ich fürchte mich nicht zu enden, denn es ist ebenso viel, als nicht angefangen zu haben. Ich fürchte mich nicht, überzugehen, denn ich werde nirgends so enge wohnen. Ende von Briefe, Teil 1, Epistulae Morales ad Lucilium, von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von August Pauli